haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Chaotin. Die Frau war etwa so breit wie ein zweitüriger Schrank und sie hatte überraschend schmale Hände. Sie stellte sich mitten in meinem Büro auf und begann dann zu sprechen. Mein Name ist Jäger. Mein Mann und ich leben etwas außerhalb der Stadt. Das ist noch kein Grund, um in mein Büro zu kommen. Nachts schleicht jemand um unser Haus. Ich habe Angst. Und ich soll jetzt Ihre Eingangspforte bewachen. Ich möchte, dass Sie sich heute Abend unauffällig umsehen. Vielleicht sind das Drogensüchtige. Wieso? Haben Sie Drogen im Haus? Nein, aber Wertgegenstände. Verstehe. Normalerweise übernehme ich solche Aufgaben nicht. Ich bin rasch erkältet und frische Luft ist nichts für meine Großstadtbronchien. Sie werden angemessen bezahlt. Das klang gut. Denn wenn Frauen wie diese Jägerin das Wort angemessen in den Mund nehmen, dann ist es meist mehr als angemessen, den Fall zu übernehmen. Ich wärmte mich noch ein wenig auf und begab mich dann zum Haus der Familie Jäger. Meistens hört man die Schritte schon bei Anbruch der Dunkelheit. Allerdings, ich höre die Schritte ganz deutlich. Ach so, das ist mein Mann. Darf ich vorstellen? Philip Maloney. Sind Sie diensttauglich? Wie bitte? Etwa einer dieser lahmen Gesellen, die sich in den Zivilschutz verdrückt haben? Aus welchem Manöver sind Sie denn entflohen? Lass ihn, Otto. Ich habe ihn angestellt, damit er einmal zum Rechten schaut. Wegen der Person, die ums Haus schleicht. Geldverschwendung. Ich weiß, wer die Person ist. Interessant. Und wie heißt die Person? Sarah Wabel, eine stadtbekannte Chaotin. Weshalb hast du mir nichts davon gesagt? Soll ich Sie zur Tür bringen, Herr Maloney? Maloney, wenn's recht ist. Die Kastanien können Sie sich selber aus dem Feuer holen. Aber Otto, Sie müssen entschuldigen. Mein Mann ist etwas überarbeitet. Etwas, das Sie vermutlich nicht kennen. Privatdetektive sind doch auch so heimliche Revoluzzer. Das kann man doch bei diesem Dashiell Hammel nachlesen. Der Mann hieß Hammett und langsam können Sie mit den Buckel runterrutschen. Diese Sarah Wabel ist gefährlich. Sie hasst meinen Mann. Ist es nicht so, Otto? Das kann ich gut verstehen. Ich habe den Niedergang des Kommunismus schon vorhergesagt, als Sie sich noch in Ihre kurzen Hosen machten. Noch so eine Beleidigung und ich hau Ihnen das kommunistische Manifest auf die Rübe. Ich bitte Sie, Herr Maloney, nicht in diesem Ton. Dieser Ton scheint das einzige zu sein, was das Hörgerät Ihres Mannes empfangen kann. Bitte, kommen Sie nach nebenan. Ich erkläre Ihnen alles. Das tat sie dann auch. Ihr Mann war offenbar früher mal ein großes Tier gewesen, ehe er von anderen, etwas kleineren, aber zäheren Tierchen ausmanövriert wurde. Seine markigen Sprüche über alles, was er links oder grün oder sonst wie verdächtig hielt, hatten ihm eine Menge Feinde eingebracht. Schließlich kam Frau Jäger wieder auf die Schritte vor dem Haus zu sprechen. Diese Chaotin bedroht meinen Mann. Eine fixe Idee. Ich glaube, die Frau ist unberechenbar. Und jetzt möchten Sie, dass ich mich um Sie kümmere. Tut mir leid. Ich bin kein Sozialarbeiter. Ich möchte, dass Sie meinen Mann beschützen. Er erhält anonyme Anrufe, Morddrohungen, verstehen Sie? Ich verstand. Frau Jäger hielt mir einen Scheck unter die Nase. Die Zahlen darauf waren hübsch anzusehen. Ich versprach ihr, mit der Chaotin zu reden. Ihr Mann wünschte ich gute Besserung, ehe ich ging. Sarah Wabel wohnte in einem abbruchreifen Haus in der Innenstadt. Was soll das? Gehören Sie zur Privatarmee dieses Faschisten? Herr Jäger ist vielleicht ein Reaktionär und sicher ist er ein Ekel. Aber es sind nicht alle Faschisten, die Ihnen nicht in den Kram passen. Sehen Sie sich den Hunger an in der Welt. Die unterdrückten Frauen, der gerodete Regenwald, die Umweltverschmutzung, der Waffenhandel. Dagegen muss man doch etwas machen. Selbstverständlich. Nur was hat Herr Jäger damit zu tun? Ohne diese Typen gäbe es das alles nicht. Da haben Sie sich aber eine Menge vorgenommen. Ist es denkbar, dass Sie auf Ihre Art genauso verbohrt sind wie dieser Jäger? Vielleicht sollten Sie mit ihm zusammen einen Club gründen. Am besten irgendwo im Ausland. Sie sind wohl auch einer dieser Faschisten, ne? Ich werde Ihnen gleich ein Monopoly auf den Kopf hauen. Naja, eines Tages werden auch Sie erwachen. Aber dann wird es zu spät sein. Ich beschloss, noch ein wenig weiter zu schlafen. Ich träumte davon, dass mir ein religiöser Fanatiker etwas vorbetete. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Offenbar hatten mir all die Dogmatiker aufs Gemüt geschlagen. Ich stand auf und ging zu Jägers Haus, um den Scheck und den Fall zurückzugeben. Was ist denn jetzt los? Ein Schuss! Maloney, jemand hat auf einen Mann geschossen! Da! Sehen Sie? Aber das ist doch... Ich rufe die Polizei! Ich rannte so schnell ich konnte, aber das war nicht schnell genug. Sarah Wabel entkam. Als ich ins Haus zurückging, versuchte Frau Jäger, die Blutwunde zu versorgen, die sich auf Herrn Jägers Hemd dunkelrot bemerkbar machte. Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot. Schon bald war das Haus der Jägers voll von Uniformierten. Ich zog mich in einen der ruhigeren Räume zurück. Ich blieb nicht lange allein. Wird einiges Aufsehen erregen. Dieser Jäger war kein Unbekannter. Frau Jäger behauptet, dass eine junge Frau namens Sarah Wabel die Täterin war. Sie sollen sie auch gesehen haben, Maloney. Das stimmt nur teilweise. Was soll denn das heißen, Maloney? Haben Sie sie gesehen, ja oder nein? Gesehen schon. Aber ich habe nicht gesehen, dass sie geschossen hat. Diese Frau soll den Mann gehasst haben, eine Fanatikerin. Schon möglich, aber nicht alle Fanatiker schießen auch. Glücklicherweise. Wir werden sie jedenfalls zur Fahndung ausschreiben. Heikle Angelegenheit. Herr Jäger hatte Kontakte zur Politik. Nun machen Sie sich deswegen nicht gleich in die Hose. Von was hat denn dieser Jäger gelebt? Faxgeräte, eine geniale Erfindung. Nun übertreiben Sie nicht. Jäger hat wohl kaum den Fax erfunden. Nein, aber er hat ein Gerät vertrieben, das sehr speziell war. Ein Fax mit eingebautem Codiersystem für vertrauliche Mitteilungen. Die Mitteilungen können nur auf entsprechenden Faxgeräten empfangen werden. Und man muss den Code kennen. Ideal für Führungskräfte und Politiker. Und Jäger vertrieb diese Geräte exklusiv? Ja, wir haben auch so ein Gerät. In der Öffentlichkeit weiß kaum jemand, dass es sowas gibt. Hat der Staat seine Finger im Spiel? Schon möglich. Heikle Sache. Das sagten Sie schon. Ich muss mich jetzt mal um die Witwe kümmern. Vielleicht hat sie ja gesehen, dass diese junge Frau geschossen hat. Ich ging zurück in mein Büro. Ich konnte mir noch nicht einmal einen normalen Fax leisten und schon hatte jemand einen kodierten erfunden. Vielleicht sollte ich auch einmal etwas erfinden. Ein Kollege von mir ließ sich vor ein paar Jahren kugelsichere Sockenhalter patentieren. Das Patent kostete ihn ein Vermögen. Er hatte allerdings übersehen, dass heute sogar Polizisten keine Sockenhalter mehr tragen. Ich machte mir so meine Gedanken, als es an der Tür klopfte. Eine junge Frau trat ein. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, lächeln. Ich bin Janine Wabel, die Schwester von Sarah. Und zu welcher Sekte gehören Sie? Ich bin Krankenschwester. Interessant. Vielleicht sollten Sie sich mal um Ihre Schwester kümmern. Deshalb bin ich hier. Meine Schwester ist in Gefahr. Allerdings. In Gefahr, vor Gericht zu kommen. Wegen Mordes. Sie hat diesen Jäger nicht getötet. Sie hat es mir gesagt. Sind Sie immer so leichtgläubig? Ich kenne meine Schwester besser als alle anderen. Sie ist eine sehr unsichere Frau, zu sensibel. Sie könnte niemanden töten, auch wenn sie sich vielleicht wünschte, es tun zu können. Und weshalb war sie dann zur Tatzeit vor Jägers Haus? Sie wollte mit Jäger sprechen. Mit ihm sprechen? Worüber denn? Sie glaubt, dass Jäger benutzt wurde, ohne sein Wissen, benutzt für eine schmutzige Sache. Und was heißt das im Klartext? Mehr wollte sie mir nicht sagen, aber sie möchte mit ihnen sprechen. Sie glaubt, dass sie in Gefahr ist. Das klang alles reichlich seltsam. Janine Wabel war ein zauberhaftes Geschöpf und dies verleitete unsereins zu allem Möglichen. Ich ging mit ihr und wünschte mir, krank zu sein und von ihr gepflegt zu werden. Stattdessen landeten wir in einem ausrangierten Güterzug. Sarah? Sind Sie sicher, dass sie hier ist? Ja. Oh mein Gott! Schnell, kommen Sie! Sarah Wabel lag einige Meter neben dem Güterwagen. Ihr Gesicht war blutverschmiert. Sarah, was ist passiert? Die Fax. Ich rufe die Ambulanz. Beeilen Sie sich. Ja. Sarah Wabel war bewusstlos, als man sie abtransportierte. Offenbar hatte da jemand etwas gegen Reaktionäre und Chaoten. Seltsam war bloß, dass beide wie durch ein magisches Band mit einem Faxgerät verbunden waren. Doch wieso denkt eine Chaotin kurz bevor der Hammermann kommt an ein Faxgerät? Ich machte diesmal einen großen Bogen um die Polizei und suchte stattdessen noch einmal Frau Jäger auf. Sie füllte ihren Sessel noch immer vollständig aus, machte dabei aber einen traurigen Eindruck. Ich kann es noch immer nicht fassen. Sarah Wabel wurde schwer verletzt aufgefunden. Jemand wollte sie umbringen. Aber ich war die ganze Zeit zu Hause. Niemand glaubt, dass Sie das waren, Frau Jäger. Wussten Sie, womit Ihr Mann Geschäfte machte? Die Polizei hat mich schon danach gefragt. Ja, ich wusste es. Es kamen ja auch ständig Politiker und andere Leute in unser Haus. Mein Mann hat allen ein solches Faxgerät verkauft. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen Faxgeräten. Ich glaube, dass Ihr Mann deswegen umgebracht wurde. Das war ein ganz seriöses Geschäft. Mein Mann hatte sogar das Einverständnis hoher Regierungsstellen. Weshalb wurde ein Geheimnis daraus gemacht? Keine Ahnung. Mein Mann sagte mir, dass es im Interesse unseres Landes sei, dass nichts publik werde. Man wollte verhindern, dass Hacker die Codes herausbekommen. Sarah Wabel wusste von den Geräten. Tatsächlich? Vielleicht hat sich mein Mann deshalb so aufgeregt. Er hat sich aufgeregt? Wann war das? Sie haben ihn ja selbst erlebt. Mein Mann war nicht immer so. Erst seit ein paar Tagen. Er kam eines Abends aus dem Keller und fluchte vor sich hin. Danach war er verbittert und sehr böse. Was hat er im Keller gemacht? Ich weiß es nicht. Ich war nicht unten seither. Wir gingen gemeinsam in den Keller. Er war so ausgebaut, dass man darin bequem eine vierköpfige Familie hätte unterbringen können. Auf einem alten Holztisch lagen zwei Faxgeräte. Jemand hatte die Dinger aufgeschraubt. Das verstehe ich nicht. Vielleicht waren die Geräte defekt? Vielleicht auch nicht. Kann ich mir das mal genauer ansehen? Bitteschön. Verstehen Sie etwas von Elektronik? Ehrlich gesagt kann ich kaum eine Radioröhre von einer Platine unterscheiden. Ich sah mir die Dinger dennoch genau an. Ich konnte aber nichts Spezielles daran entdecken. Es waren die üblichen verlöteten elektronischen Schaltkreise, angereichert mit einer Menge von Chips und anderem neuzeitlichen Müll. Ich ging schließlich wieder zurück in mein Büro. Dort erhielt ich einen Anruf von Janine Wabel. Meine Schwester wird durchkommen. Sie hat allerdings einen mächtigen Schlag auf den Kopf erhalten. Möglicherweise wird sie nie wieder ganz gesund. Tut mir leid. Hat sie schon etwas gesagt? Nein. Sie ist noch nicht bei Bewusstsein. Besitzt Ihre Schwester ein Faxgerät? Ich habe mich auch darüber gewundert, dass sie von einem Fax gesprochen hat. Ich habe in ihrer Wohnung nachgeschaut. Da steht tatsächlich so ein Gerät. Ist allerdings auseinandergeschraubt. Das klang verheißungsvoll. Ich verabredete mich mit der Schwester und wenig später stand ich erneut ratlos vor einem zerlegten Faxgerät. Meine Schwester hatte mit Elektronik nichts am Hut. Ich weiß nicht, wie sie zu diesem Gerät kam. Moment mal. Haben Sie etwas gefunden? Allerdings. Das ist ein Ding. Was denn? Dieser Knopf? Es gibt ein paar elektronische Dinge, die unser Eins in- und auswendig kennt. Ich steckte mir das Ding in die Tasche und machte mich auf zum Polizeipräsidium. Na, Maloney? Neuigkeiten? Ich würde mir gerne mal Ihr spezielles Faxgerät anschauen. Dann beeilen Sie sich. Das Gerät wird demnächst abgeholt. Haben Sie einen Schraubenzieher? Ich bitte, abgeholt. Das ist ein sehr teures Gerät. Sie übernehmen die Verantwortung. Ich übernehme den Schraubenzieher und Sie die Verantwortung, wenn ich mich verletze. Na, meinetwegen. Es dauerte eine Weile, bis ich das Gerät geöffnet hatte. Dann hielt ich erneut etwas Kleines, Feines in den Händen. Das ist eine Wanze, Maloney. Allerdings, in all den Geräten steckt eine Wanze. Herr Jäger wusste davon nichts, wenigstens bis vor kurzem. Er und Sarah Wabel entdeckten das Geheimnis der Faxgeräte. Und das war Grund genug, die beiden aus dem Weg zu schaffen. Aber wer hat die Wanzen in die Geräte getan? Jemand, der ein Interesse daran hat, Bescheid zu wissen, was in den Führungsetagen und den Büros von Politikern besprochen wird. Eine geniale Idee, in der Tat. Man liefert einen Fax, der kodierte Meldungen ermöglicht, und gleichzeitig baut man Wanzen ein. Die Personen, die den Fax benutzen, fühlen sich sicher und werden dabei ständig überwacht. Und wenn Sie mir jetzt sagen, wer Herrn Jäger die Faxgeräte geliefert hat, dann sag ich Ihnen, wer Jäger umgelegt hat. Das geht nicht, Maloney. Alles streng geheim. Ich habe nachgeforscht. Es gibt offiziell keine Firma, die solche Geräte liefert. Und dieses Gerät hier wird, wie gesagt, demnächst abgeholt. Wegen eines Konstruktionsfehlers. So sagte man mir das wenigstens. Und wer holt das Gerät ab? Ein Mann ohne Namen und ohne Beruf. Sie verstehen? Ich verstand. Der Mord an Herrn Jäger wurde offiziell nie aufgeklärt. Es gab später einige wilde Gerüchte, dass auch in normalen Faxgeräten Wanzen versteckt seien. Als man dann doch keine fand, beruhigte sich alles wieder. So geht das. Mir wurde schlecht von all den Wanzen. Ich besuchte Janine Wabel und ließ mich kurieren. Sie war mehr als eine gute Krankenschwester.